Kapitel 3 Ein ganz besonderes Collier. Frauke schaut auf das Display des Aufzugs. Die Zahl bleibt bei 5 stehen. Also 5. Etage, sagt sich Frauke und läuft schnell zur Treppe. Dann sprintet sie im Eiltempo die Stufen hoch. Uff, zum Glück habe ich eine gute Kondition, denkt Frauke, als sie atemlos ankommt. Vor sich hat sie einen langen Korridor. Kein Mensch ist zu sehen, außer einem Mann im schwarzen Anzug. Das ist bestimmt ein Leibwächter, denkt Frauke. Sie geht auf den Mann zu und fragt. Sie bewachen wohl die Suite von Frau Meier, oder? Ganz schön neugierig, die junge Frau, antwortet der Mann im Berliner Dialekt. Na, ich bin ja auch Journalistin. Ich werd verrückt, sagt der Mann spöttisch. Dann zeigen Sie mal Ihren Presseausweis. Haben Sie sowas? Also... Frauke wird wieder rot. In diesem Moment klingelt das Handy des Leibwächters. Natürlich, gnädige Frau. Ich komme sofort. Er gibt Frauke ein Zeichen, sie soll gehen und verschwindet hinter der Tür der Suite. Aber Frauke geht nicht weg. So nah am Ziel. Auf Zehenspitzen geht sie zur Tür und horcht. Die Stimmen sind die von Sabina Christian und Nina Meier. Aber sie hört auch eine Männerstimme. Die vom Leibwächter? Das da ist aber viel schöner, sagt Nina Meier. Der Mann antwortet, ja, aber das ist wirklich wertvoll. Das ist ein Risiko, sowas zu tragen. Ja, ich weiß, seufzt Nina. Aber das ist einfach ein Traum. Also, dieses Goldkollier mit den Diamanten steht Ihnen einfach fantastisch. Das ist die Stimme von Sabina Christian. Eine unbekannte Männerstimme. Unser Haus ist sehr stolz, dass Frau Meier das Collier bei der Premiere tragen wird. Aus Sicherheitsgründen bringen wir Ihnen das Collier aber erst kurz, bevor Sie über den roten Teppich laufen. In diesem Moment öffnet sich die Tür und der Leibwächter überrascht Frauke. Na sowas, ruft er ungläubig. Sie horchen an der Tür? Haben Sie nichts Besseres zu machen? Los weg, aber Dalli. Frauke rennt schnell weg und kommt an einem zweiten Leibwächter vorbei. Er hat Ohrhörer und begleitet eine Frau in einem strengen Kostüm. Das Schmuckstück, das Sie bewachen müssen, ist sehr wertvoll. Moment mal, da ist jemand. Sie schaut in Richtung Frauke. Aha, denkt Frauke. Ein eigener Leibwächter nur für das Collier. Zu Hause bei Tante Sophie stellt Frauke viele Fragen. Weißt du, dass die Juweliere den Schauspielerinnen ihre Kreationen leihen? Ja, natürlich, Kindchen. Eine bessere Werbung kann man sich nicht vorstellen. Das sind Einzelstücke, die wahnsinnig viel wert sind und eigene Leibwächter haben? Beendet Frauke den Satz ihrer Tante. Ja, eben deswegen hasse ich das Festival. Dieses ganze Chaos. Nicht nur Leibwächter für die Stars, auch für die Juwelen. Ach ja. Wenn es dich interessiert, hier ist ein Artikel darüber. Tante Sophie gibt Frauke die aktuelle Ausgabe von City. Frauke beginnt den Artikel zu lesen. Guck mal, das ist ja Nina Meier, ruft sie aus. Die Juwelen der siebten Kunst. Nach vertraulichen Informationen gegenüber unserer Redaktion wird die Schauspielerin Nina Meier bei der Premiere ihres neuen Films »Ein Sommertraum« ein Collier von Choppard tragen. Dieses Schmuckstück aus Gold mit Diamanten ist 1 Million Euro wert. Damit hat Nina Meier zum ersten Mal akzeptiert, öffentlich Werbung für ein Markenlabel zu machen.